Kapitel 1. Luca. Ich bin Luca. Ich bin 22 und arbeite bei einem kleinen Fernsehsender in Köln. Richtig, Köln am Rhein. Köln kennt jeder, oder? Eine Großstadt. Hier ist immer was los. Ich stehe jeden Morgen um 5 auf. Die Arbeit im Studio von Cologne TV fängt früh an. Was ich da mache? Ich schneide und montiere Filme. Theoretisch. Aber eigentlich bin ich mehr das Mädchen für alles. Das Studio, das Licht, die Kamera. Unser Sender ist klein und ich muss bei allem ein bisschen mithelfen. Langweilig ist es nie. Jeden Tag gibt es etwas Neues. Aber immer möchte ich das nicht machen. Ich will Regisseur werden. Nicht im Fernsehen, nicht bei Shows und Quizsendungen, sondern Filmregisseur. An 4 Abenden pro Woche besuche ich einen Regiekurs an der Filmhochschule. Der Kurs gefällt mir gut. Natürlich ist es nicht leicht. Abends bin ich müde. Aber ich gehe immerhin. Montags, dienstags, donnerstags und freitags. Dann komme ich erst um 10 nach Hause. So wie heute. Ich wohne bei meiner Oma. Eine kleine Wohnung im 4. Stock in Köln-Nippes. Ich nehme die Treppe. Es gibt keinen Fahrstuhl. In der Wohnung ist es still. Vielleicht schläft sie schon, denke ich einen Moment lang. Aber ich weiß es besser. Wir leben schon lange zusammen. Nur wir zwei. Ich war noch klein, als meine Eltern und der Opa gestorben sind. Oma ist für mich immer Vater und Mutter zusammen gewesen. Leise gehe ich in die Küche. Da sitzt sie am Küchentisch. Mensch, Oma! Ich gebe ihr einen Kuss. Du sollst doch nicht auf mich warten. Es ist schon 10 vorbei. Du musst doch früh ins Bett. Morgen bist du wieder um 4:30 auf den Beinen. Ach was, antwortet sie. Ich bin alt. Alte Leute brauchen nicht mehr so viel Schlaf. Aber du brauchst ein richtiges Abendessen. Komm, setz dich. Heute gibt es Spaghetti mit Tomatensoße. Mein Lieblingsessen. Wie war's bei der Arbeit? Fragt sie mich. Wie jeden Abend. Wie immer. Sie lächelt. Und dein Film? Bald, Oma. Sehr bald. Und die Handlung? Hast du schon eine Idee? Na klar. Sehr schön, sehr romantisch und sehr billig. Die Dreharbeiten dürfen ja nicht viel kosten. Ja, ich weiß, sagt sie. Armer Junge, viel Geld haben wir nicht und du arbeitest den ganzen Tag. Mir gibst du auch noch was zum Leben, einer alten Frau, die... Nun, Oma, Geld. Talent und Ideen muss man haben. Der Rest kommt von allein. Oma steht auf und bringt mir den zweiten Gang. Fischfilet mit Möhren, erklärt sie. Gut für den Kopf. Dann spricht sie weiter. Ich kann auch ins Altersheim gehen. Und dann hast du die Wohnung. Ins Altersheim, Oma. Und wer macht mir dann so ein leckeres Abendessen? Deine Marion. Oder kann sie nicht kochen? Leider ist sie nicht meine Marion, Oma. Dann tu was. Sie gefällt dir doch. Die geht doch nicht mit so einem wie mir, Oma. Warum denn nicht? So einen wie dich findet sie nicht alle Tage. Siehst gut aus, bist intelligent, immer nett und freundlich. Basta, ich werde ja rot, Oma. Wie ist sie denn, diese Marion? Hübsch, sehr hübsch. Groß, nicht zu dick, nicht zu dünn, schwarze Haare, dunkle Augen und sehr weiße Zähne. Oma steht auf und geht zum Kühlschrank. Eis? Fragt sie. Nein, danke, Oma. Ich bin pappsatt. Aber einen Apfel musst du noch essen. Vitamin C, Mineralien. Ich nehme den Apfel, gebe Oma einen Gute-Nacht-Kuss und gehe auf mein Zimmer. Ich bin sehr müde. Ich lege mich aufs Bett und denke an Marion. Nach ein paar Minuten schlafe ich ein und träume von meiner Liebe. Der Apfel bleibt liegen.